Wer bin ich und wer bist du? Schließ mir nicht die Augen zu. Alle Liebe geht zur Ruhe. Was ich denke, was ich tu. Ich bin ich und du bist du. Ich bin ich und du bist du. Du bist du und ich bin ich. Jeder sucht im anderen sich. Dich zu lieben brauchst du mich. Mich zu lieben brauch ich dich. Ich bin du und du bist ich. Ich bin du und du bist ich. Da da da. Sind immer wir, ob du dort bist oder hier. Was mir nötig ist und dir, geb ich her und hol ich mir. Du und ich sind immer wir, du und ich sind immer wir. Da, da, da, da, da, da, da. Du und ich sind immer wir. Da, da, da, da, da. Du und ich sind immer wir.